Naja, immer nur Party, das ist nicht mal auf einer Ferieninsel möglich, jedenfalls nicht für die, die da arbeiten. Wie der Dichter, der sich extra in einer Pension auf der Ferieninsel eingemietet hat, um da eine Geschichte für euch zu schreiben. Das ist harte Arbeit, vor allem wenn man dabei dauernd gestört wird. Nicht von Feriengästen, sondern von Katzen. Da kriegen sich nämlich ein verwöhnter Stubenkater und ruppige Straßenkatzen in die Haare. Aber das kann ja auch eine gute Geschichte werden. Mieze, Tarzan und Paul Klee. Kinderhörspiel von Gabriele Bigott. Das ist eine Katzengeschichte. Was? Ich wollte eigentlich einen Roman schreiben. Wozu denn das, mein Lieber? Jeder anständige Dichter muss mal einen Roman schreiben. Jawohl, nur zu diesem Zweck habe ich hier auf der Insel wieder mal die kleine Dachstube beim Fischer Seuker bezogen, der allerdings kein Fischer mehr ist, sondern wie alle sein Anwesen zu einer Ferienpension ausgebaut hat. Jedoch läuft das neue Geschäft nicht sonderlich gut. Die letzten beiden Sommer waren verregnet und die Urlauber blieben aus. Dieser Sommer aber könnte alles wettmachen, wenigstens für Fischer Seuker. Und mal angenommen, es bleibt so warm. Ach, eine etwas langwierige Einleitung. Warum sagst du nicht gleich, dass du mit deinem Roman nicht weiterkommst und stattdessen in der Dachstube sitzt und uns Katzen beobachtest? Mieze ist eine etwas vorlaute Katze. Ich kenne sie seit vielen Jahren. Das klingt ja, als wenn ich eine alte Katze wäre. Mieze ist doch eine ganz bezaubernde Katze. Das klingt schon besser. Und eine anpassungsfähige dazu. Du hast dich auf den Pensionsbetrieb im Haus sehr schnell eingestellt und lädst dich sofort bei allen Gästen ein. Das heißt, wenn eine Tür offen steht, dann geht Mieze hinein. Ich halte das für das Normalste der Welt. Wenn eine Tür offen steht, geht man hinein. Was sonst? Irgendwie faszinierend, diese Katze. Die übrigens das Pech hat, nur Mieze zu heißen. Einfach, weil sie so von der Seuker-Familie gerufen wird. Mietz, Mietz, Mietz, Mietz. Ja, und überhaupt ist das gar kein schlechter Satz. Wenn eine Tür offen steht, da geht man hinein. Man braucht beim Schreiben vor allem einen guten ersten Satz. Der redet da einen ziemlichen Scheiß, finde ich. Er soll von uns Katzen erzählen und nicht von irgendwelchen ersten Sätzen sülzen. Ah, Tarzan. Genau, das bin ich. Tarzan ist ein etwas verwilderter Kater, von dem niemand weiß, woher er kommt und wohin er gehört. Und warum er Tarzan heißt, weiß auch niemand. Irgendeiner hat irgendwann Tarzan zu mir gesagt. Seitdem heiße ich so. Wo liegt denn das Problem? Oh, jetzt am Abend ist es auch noch drückend heiß. Und statt zu schreiben, starre ich hinaus aus dem Fenster. Ich sehe Mieze da draußen sitzen. Und Tarzan. Und dann auch mich. Ja, dich sehe ich noch nicht, verdammt nochmal. Aber ich spiele doch mit, oder? Du bist noch nicht dran. Ich will aber auch vorgestellt werden, wie die anderen. Aber du bringst mir die ganze Exposition durcheinander. Expo was? Die Einleitung der Geschichte. Oh, das dauert und dauert. Jetzt mal Ruhe. Ins untere Geschoss sind Pensionsgäste eingezogen. Ich habe einen Kater mitgebracht, den sie Paul Klee nennen. Ja, das bin ich. Ich bin Paul Klee. Ja, und damit hätten wir nun wohl die handelnden Personen der Geschichte zusammen. Mieze, die Katze der Seuker-Familie, Tarzan, den verwilderten Kater und Paul Klee, den Kater, der hier mit seinen Menschen Urlaub in der neuen Ferienpension macht. Mal abgesehen davon, dass wir keine, wie du es ausgedrückt hast, handelnden Personen sind, sondern ganz normale Katzen, kann es ja nun losgehen, oder? Ein Abend im Sommer. Vollmond. Eine große Stille. Nur das leise Auf- und Abplätschern des Meeres. Unterm Haus. Vielleicht eine Nachtigall. Nein, nein, keine Nachtigall. Ein entschiedeneres Geräusch. Klagend, beharrend, beunruhigend. Was soll diese Scheiß-Lyrik? Ich sitze hinterm Busch im Garten und versuche, die Mieze anzumachen. Du bist ordinär, Tarzan. Na und? Gefällt's dir nicht? Es gefällt mir ganz und gar nicht. Bisher hat's dir aber immer gefallen. Zisch ab! Oder ich kratze dir was über die Rübe. Hey, hey, hey, hey. Hör mal, Mieze. Unsere Kleinen vom letzten Mal. Wie geht's denn eigentlich? Einen haben sich die Urlauber mitgenommen, die im Frühjahr da waren. Die kleine Grau-Weiß-Gescheckte ist im Strandhotel untergekommen. Und die anderen zwei, die haben sie gleich ertränkt. Oh Gott. Ich hatte sie alle gut versteckt. Aber sie, vergiss es. Und nun hau ab. Versuch bloß nicht, mich nochmal anzumachen. Zwei sind also übrig geblieben. Die kleine Grau-Weiß-Gescheckte und die Getigerte? Zwei sind übrig geblieben, ja. Wie du das alles verkraftest, Mieze. Einfach klasse. Guck mal, der Mond. Da, über dem Meer. Fang nicht wieder so an. Denk bloß nicht, du kannst mich weich machen. Auf dich falle ich nicht nochmal rein. Oh, du bist so schön, Mieze. Deine Augen leuchten im Dunkeln. Und dein Fell ist so weich. Oh. Ich kenne keine Katze, die so ein weiches Fell hat. Ja. Was für ein Abend. Warum wollte ich eigentlich einen Roman schreiben? Warum nicht einfach da sitzen in dieser hellen Vollmondnacht und den Katzen zusehen? Du, war das nicht auch eine Vollmondnacht, als wir, ich meine... Im Ergebnis die kleine Grau-Weiß-Gescheckte, die Getigerte und die anderen zwei? Du hast doch wahrlich das Feingefühl eines Schweinebratens, der schon grün an den Rändern ist. Was war das? Ach, Mieze, weißt du noch? Sei still, da war was. Ja, da miaut was. Vielleicht unsere Tochter. Vielleicht kommt uns die Grau-Weiß-Gescheckte besuchen, will uns was erzählen von ihrem Leben im piekfeinen Strandhotel. Ach, Mieze, wie schön das ist. Unser Katzenkind besucht seine Katzeneltern. Ich bemerke beiläufig, dass mich Rührung überkommt. Mir kommen die Tränen, ehrlich. Seit wann besucht eine selbstständig gewordene Katze ihre Eltern? Dieses Miauen, mein Lieber, kommt nicht aus unserer Familie. Es klingt merkwürdig fremd. Ein Eindringling? In meinem Revier? Dem werde ich's zeigen. Siehst du denn jemanden? Nein. Doch. Da. Auf der Terrasse. Vor der Wohnung, die sie vermietet haben. Da sitzt was. Hilfe! Was sind das für Ungeheuer? Was meinst du damit, Liebes? Verzisch dich! Das ist mein Revier! Mir wird so komisch. Mir ist schlecht. Ich sehe ganz komische Viecher vor mir. Halluzination! Hilfe! Jetzt ist er krepiert. Woher weißt du, dass es ein Er ist? Woher, dass er krepiert ist? Ich rieche das. Ein Katerchen, wirklich? Aber nicht krepiert, wie du dich auszudrücken beliebtest. Ohnmächtig geworden. Der Arme. Schmeißen wir ihn über die Hecke, los. Ich nehme ihn an den Vorderpfoten, du am Schwanz. Du bist ein rechtes Schwein, Tarzan. Das ist ein Kater im hilflosen Zustand, den kann man nicht einfach über die Hecke schmeißen. Das ist gegen allen tierischen Anstand. Hey, Kleiner, komm zu dir. Sie haben vergessen, mir was zum Abendbrot zu geben. Sie haben die Tür zugemacht und nicht gemerkt, dass ich draußen war. Mir ist so Angst. Und dann diese Halluzinationen. Ich sehe immerfort zwei haarige, vierbeinige Wesen vor mir. Cynthia ist ja völlig ab von der Rolle. Hey, was willst du da von vierbeinigen, haarigen Wesen? Wir sind zwei Katzen wie du. Das als Vorrede. Wer seid ihr? Katzen, mein Kleiner, wie du. Was sind das? Katzen. Er hat ganz offensichtlich einen Schaden in der Birne. Also ich sehe nicht ein, warum wir uns mit solch einem persönlichkeitsgestörten Katzenvieh abgeben sollten. Du weißt nicht, was eine Katze ist? Könnt ihr nicht lieber weggehen? Ich verkrafte das nicht. Dieses Gerede von Katzen. Ich will ins Haus, ins Zimmer, in mein Körbchen. Plem, plem. Der ist plem, plem. Du, mein Kleiner, bist auch eine Katze. Guck dich doch mal an. Es ist sehr schwer, etwas zu sehen, was man nicht wahrhaben will. Noch schwieriger allerdings ist es, Worte dafür zu finden. Das übliche Geschäft des Schreibens ist nun aber, dass man für alles, was man erzählen will, auch die rechten Worte finden muss. Das rechte Wort in dieser Situation ist... Hau ab! Hilfe! Das Ungeheuer greift mich an! Von wegen Ungeheuer. Schrei hier nicht deplatziert herum. Lass uns kämpfen, wie es Sitte ist, wenn zwei Karte zusammentreffen. Hör schon auf, Tarzan. Das ist hochgradig albern. Er ist ja ganz verschreckt. Du halt dich doch aus, Mieze. Das ist hier Katersache. Also was ist? Kämpfen wir? Wenn Sie meinen. Aber könnten Sie mir bitte vorher erklären, wie dieses Spiel geht? Ach, süß. Einfach süß. Spiel ist nicht. Du, das ist ernst. Also... Ich kratze dir jetzt eine rüber und du versuchst, dich zu wehren. Du verstehen? Au, hey! Na, was ist? Willst du noch eine? Na? Au, lass mich in Ruhe! Du Mistvieh! Was? Na, warte! Nein, nicht doch! Und noch eins! Au, spinnst du? Au! Ist doch nicht! Pfoten weg von meiner Katze! Gemein seid ihr, gemein! Aufhören! Ich habe die Übersicht verloren! Katzengeschrei in einer Vollmondnacht ist nicht gerade das, was man zum Schreiben braucht! Was ist denn nun? Wo seid ihr denn? Was soll mir denn einfallen, wenn ich aus dem Fenster sehe und nichts mehr sehe, nicht mal mehr drei Katzen? Schreiben ist ein elendes, einsames Geschäft. Und überhaupt eine Geschichte von Katzen ist nicht gerade das, was ich vorhatte zu schreiben. Und was hattest du vor? Wie soll ich es sagen? Es ist eine ziemlich komplizierte Sache. Liebe, Eifersucht, Sehnsucht, Freundschaft, Feindschaft, Identitätskrisen. Naja, diese Dinge eben. Ist doch völlig okay, eine richtige Katzengeschichte. Katzen sind sehr egoistische Wesen. Vor allem diese Mieze. Mach schon, erzähl davon. Na gut, also weiter. Der nächste Morgen. Schon scheint wieder die Sonne vom Himmel. Die Pensionsgäste sind mit Sonnenschirmen bewaffnet auf zum Strand, um sich die begehrte Bräune noch vor der Mittagshitze einzufangen. Und der Fischer Seuka geht frohen Mutes zur Sparkasse, um einen erneuten Kredit zu beantragen. Das ganze Gehöft liegt friedlich im Morgensonnenschein. Im Hof scharren und gackern nur die Hühner. Und im unteren Geschoss des Hauses liegt der Kater Paul Klee in seinem Körbchen und döst, erschöpft von den Anstrengungen der letzten Nacht, vor sich hin. Allerdings steht das Fenster einen Spalt offen. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mich hier ein bisschen umsehe? Ich bin die Mieze, du erinnerst dich von heute Nacht. Es ging da alles ein bisschen durcheinander. Du Du bist eben dem Tarzan etwas ins Gehege gekommen. Aber mach dir nichts draus, der spielt sich immer so auf. Schönes Körbchen hast du da. Ist das nur für dich? Ja. Reizend, wirklich. Du siehst überhaupt sehr gepflegt aus. Wirst wohl gekämmt, was? Ja, selbstverständlich. Beneidenswert. Obwohl, eine Rassekatze bist du auch nicht. Ich bin keine Katze. Ich bin Paul Klee. Gut, das ist ein seltsamer Name. Aber das will nichts weiter besagen. Sie nennen einen eben, wie es ihnen in den Kopf kommt. Trotzdem hast du 4 Pfoten, ein Fell und einen Schwanz. Du sprichst unsere Sprache. Du bist eine Katze. Ich will sowas nicht sein. Bist du auch sowas? Aber sicher, mein Kleiner. Und dieser eklige Tarzan auch? So ist es. Meine Familie sieht aber anders aus als ihr. Ein Kunststück, das sind ja auch Menschen. Und das ist was anderes? Rück mal ein Stückchen, ja? Sehr gemütlich, dein Körbchen. Du riechst irgendwie sehr interessant. Und warum rieche ich so? Weil ich eine Katze bin, wie du. Alles klar jetzt? Alles klar. Ein Anfang immerhin ist gefunden. Und wenn eine Geschichte einen Anfang genommen hat, muss sie unweigerlich weitergehen. Bloß wie? Das ist das eigentlich Interessante, das Spannende, das Schwierigste. Verdammt, wie geht die Geschichte weiter? Ich habe mich in Mieze verliebt. Also nee, das geht nicht. Das ist Quatsch, Kacke, Klischee. Was ist ein Klischee? Klischee ist, wenn es genauso kommt, wie man es erwartet. Aber mein Lieber, das passiert eben. Es ist egal, aber sowas schreibt man nicht. Ich habe ein Fell, 4 Beine und einen Schwanz. Ich bin eine Katze. Und ich liebe Mieze. Das alles habe ich ganz plötzlich begriffen. Ich fühle mich absolut high und ich möchte, dass das aufgeschrieben genau. wird. Das ist doch alles eine Soße. Friede, Freude, Eierkuchen. Wir brauchen einen Konflikt. Konflikt? Ja, es muss was passieren. Action. Ha. Tarzan muss her. Tut mir leid, habe momentan anderes zu tun. Ich kann mir auch denken, was? Bist der getigerten Maika vom Nachbarhof wieder hinterher? Na und? Wer hat sich denn gestern Abend so geziert, dass mir alle Lust vergangen ist? Suche ich mein Glück eben nebenan? Das juckt mich katzenmäßig nicht im geringsten, mein Lieber. Glücklicherweise gibt es noch wahre Schmusekater auf der Welt. Ha! Du meinst doch nicht etwa diesen betrippten Paul Klee? Soll ich ihm eine rüberziehen, Miete? Also geht das nicht. Wir hatten schon gestern Abend einen Katzenkampf. Sowas schreibe ich nicht nochmal. Außerdem war das auch alles viel zu laut und zu grob. Tut mir leid, nicht mit mir. Ich denke, ich ziehe Tarzan trotzdem eine rüber. Tu das, mein kleiner Held. Ach, bin ich gespannt. Los doch, du degenerierter Körbchenkater. Schluss, aus! Nie hätte ich gedacht, dass selbst eine Katzengeschichte so viel Komplikationen mit sich bringt. Was treibt mich überhaupt dazu, überall und immer zu Geschichten aufschreiben zu wollen? Wer braucht in dieser Welt denn noch Geschichten? Noch dazu über Katzen? Mal abgesehen davon, dass ich einen Radiosender finden muss, der eine Art Hörspiel daraus macht. Wer aber hört sich im Radio denn noch Hörspiele an? Na gut, man muss halt dran glauben. Und ich, im Innersten meines Herzens, glaube daran. Aber in einem Hörspiel sieht man uns ja gar nicht. Na wozu auch? Weiß doch eh jeder, wie eine Katze aussieht. Als ob eine Katze wie die andere wäre. Ja, du nicht. Du bist eine besonders schicke Mieze. Und dieser Paul Klee, das ist noch verschärfter. Du hast überhaupt keine Lebensart, Tarzan, das ist es. Ich habe meine Lebensart. Wenn sie dir nicht gefällt, kein Problem. Dann setze dich zu diesem Paul Klee in sein Körbchen. Aber, meine Liebe, allzu große Erwartungen hätte ich an deiner Stelle nicht. Was meinen Sie damit? Wolltest du damit sagen, Tarzan, dass Paul Klee... Genau. Oh nein! Oh ja! Worüber redet ihr? Über gar nichts. Das wird einfach wieder gestrichen. Das ist alles viel zu kompliziert. So ist das Leben. Äußerst kompliziert. Ich will jetzt wissen, worum es geht. Es geht darum, dass ich in meinem ganzen Leben noch keinen verdammten Stubenkater gesehen habe, der nicht kastriert gewesen wäre. Wie herzlos, Tarzan. Oh, mir sträubt sich das Fell. Sie sind wirklich herzlos, eine Katzendame so aufzuregen. Mich können Sie allerdings nicht beleidigen. Gut, ich bin nur ein Stubenkater. Und wenn Sie mich, wie sagten Sie, kariert nennen wollen, bitte? So viel sehe ich ja immerhin selbst. Ich bin nicht kariert. Ich bin gefleckt, und zwar schwarz-weiß. Ich sagte nicht kariert, sondern kastriert, du Knaller. Und das heißt, du bist gar kein richtiger Kater. Kein richtiger Kater, wo ich gerade begriffen habe, dass ich kein Mensch bin. Was soll dieses dumme Gerede? Aufhören! Ihr sollt aufhören! Genau, alles streichen. Ein richtiger Kater, wie ich zum Beispiel, kann eine richtige Katze, wie zum Beispiel Mieze, richtig lieben. Auf eine Weise, die dazu führt, dass Mieze dann im Frühjahr oder im Herbst einen neuen, prächtigen Wurf von Katzenkindern zur Welt bringt. Menschen, die sich einen Kater in der Wohnung halten, pflegen diesen, um allerlei Unannehmlichkeiten zu entgehen, zum Tierarzt zu bringen. Und der macht da einen Schnippelschnitt. Capito? Und dann übergibt er das arme Vieh wieder seinen Besitzern. Und wenn er gute Laune hat, sagt er dabei, das war einmal ein Kater. Immer wieder entwickeln sich Geschichten völlig unerwartet. Was macht man da? Die beschriebenen Blätter zerreißen? Oder sich versuchsweise darauf einlassen? Aber wie wird sich Mieze verhalten? Wie verkraftet das Paul Klee? Und was macht Tarzan? Ich gehe mal auf Tour. Mäuse fangen. Ein bisschen Ablenkung muss sein. Bleibst du bei mir, Mieze? Wann kommen deine Menschen zurück? Spätestens, wenn ich was zu fressen kriegen muss. Dann bleibe ich so lange, bis sie kommen. Du sollst immer bleiben. Mein Kleiner, sie werden mich ganz schnell hinausjagen. Kann sein, zuerst gucken sie ein bisschen gerührt, wie wir da beide in deinem Körbchen liegen. Ich kenne die Menschen, glaub mir das. Ihre Rührung uns gegenüber hält nicht besonders lange vor. Nein, ich werde vorher gehen. Aber morgen, wenn du wieder allein bist, komme ich zurück. Ich gefalle dir nicht mehr, weil ich kein richtiger Kater bin. Du gefällst mir, Paul Klee, aber... Was aber? Warum denn aber? Aber kommt Zeit, kommt Rat. Sagte meine Großmutter immer, die eine sehr kluge, weißhaarige Katze war. Es zieht sich was zusammen. Graue Regenwolken über der Insel. Die Urlauber kommen eilig vom Strand zurück. Schwere Regentropfen fallen vom Himmel. Im unteren Geschoss des Hauses weint ein Kind. Das Katzenkörbchen ist leer. Paul Klee ist verschwunden. Verflixt, wo ist Paul Klee? Oh, mir ist sehr kalt. Das Wasser, das normalerweise aus dem Wasserhahn in der Küche oder im Bad kommt, fällt in solchen Mengen von oben runter, dass mein Fell klatschnass ist. Das also ist die Welt, die ich bisher nur aus dem Fenster gesehen habe. Wie groß! Wie ungemütlich! Wie gruselig feucht! Und vor mir dieses dunkle, schäumende. Was ist das? Eine riesige Badewanne voller Wasser? Die am Überlaufen ist? Weg da! Bist du lebensmüde? Das ist keine Badewanne, du kleiner Idiot! Das ist das Meer! Und zwar mit beachtlichem Wellengang! Hey, was machst du überhaupt hier? Sind Sie das, Tarzan? Genau! Wenn Sie wollen, können wir jetzt nochmal dieses... Kämpfen machen! Putzig! ganz und gar der Stil einer übergeschnappten Wohnungskatze. Pass auf! Kämpfen wir also! Spring zurück! Hilfe! Warte! Au! Sie beißt mich! Au! Das freut mich! Ich mache mich auf! Loslassen! Aber ja! So, bist du okay? Selbstverständlich. Warum? Weil du gerade eben fast ersoffen wärst. Ersoffen? Ja, ersoffen, krepiert. Von dieser Welle um ein Katzenhaar reingezogen ins Meer, das du eine Badewanne zu nennen beliebtest. Sie haben mich also gerettet? Oh, man kann das so ausdrücken, ja. Danke. Brich dir bloß keinen ab. Und sag im Übrigen, du zu mir, klar? Ich kann dein albernes Sie nicht leiden. Du, Tarzan, danke. Moment, da hat's einen Fisch angeschwemmt. Frisch aus den Meeresgründen, äußerst lecker. Hm. Bist du auch? Fisch? Gerne. Warum ist da keine Dose drumrum? Oh, friss schon. Das hier ist reine Natur. Ohne Dose, ohne Konservierungsstoffe und so ein Zeug. Was du wahrscheinlich in deinem Katzen-Fast-Food zu dir nimmst. Ja? Na, wie schmeckt denn das? Nicht schlecht. Das heißt, eigentlich wunderbar. Naja. Vielleicht bist du ja doch noch entwicklungsfähig. Richtige Kater fressen sowas, nicht wahr? Ja, das tun sie. Du, liebst du Mieze? Ich bin der leibliche Vater von vier, nein, warte mal, von fünf Würfen ihres Nachwuchses. Ich will sterben. Wo ist das Meer? Vor deiner Nase, nur immer hinein. Ich kann das nicht. Dann scher dich zurück, ab ins Körbchen. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich bin nicht so wie meine Menschen. Ich bin nicht so wie ihr richtigen Katzen. Wozu bin ich eigentlich auf der Welt? Na, ganz bestimmt nicht, um dich in einer riesigen Badewanne, die jedes vernunftbegabte Wesen Meer nennt, zu ertränken. Und du? Weißt du, wozu du auf der Welt bist? Manchmal, wenn ich hinter der Scheune liege und die Sonne mir aufs Fell scheint, dann denke ich drüber nach. Und? Dann schiebt sich eine Wolke vor die Sonne und mir wird kalt. Und so hatte ich nie genug Zeit, mir diese Frage einigermaßen zufriedenstellend zu beantworten. Hast du gar kein Zuhause? Ich bin überall zu Hause und nirgends, wie der Dichter sagt. Abgeschmacktes würde ich nie sagen, geschweige denn schreiben. Genau. Und ich führe dieses Gespräch schon viel zu lange und mit zunehmendem Missbehagen. Ich will ein neues Leben anfangen. Na, gratuliere. Bloß wie? Tja, das ist die Frage. Ich empfehle gründliches Nachdenken. Mich kannst du dabei getrost vergessen. Also, ahoi. Und denk daran, nicht zu dicht rangehen an die große Badewanne. Ich muss auch nachdenken. Das Gewitter hat sich verzogen. Nur noch weit draußen über Meer zucken große Blitze am Himmel. Und der Mond wirft eine silbrig glänzende Spur auf das dunkle Wasser. Morgen werden wir sehen, wie die Geschichte weitergeht. Der Morgen ist klüger als der Abend, wie ein Sprichwort oder irgendjemandes alte, weißhaarige Großmutter immer sagt. Auch eine feine Art, sich einfach aufs Ohr zu hauen. Dabei erleben wir Katzen gerade in den Nächten die aufregendsten Dinge. Ich zum Beispiel. Gerade eben. Im Untergeschoss stand das Fenster ein Spalt offen. Nun, dachte ich, Warum sollte ich nicht jetzt Paul Klee in seinem warmen Körbchen besuchen? Zumal mein Fell von dem gerade heruntergegangenen Gewitterguss unangenehm feucht war und dringend der Trocknung bedurfte. Nun sehe ich, dass eben dieses warme Körbchen leer ist. Mein armer kleiner Freund, was kann nur passiert sein? Das Körbchen riecht äußerst angenehm. Kann nicht eine gestandene Katze wie ich auch mit einem kastrierten Kater zusammenleben? Möglicherweise hat es solche Fälle schon gegeben. Es passieren ja die merkwürdigsten Dinge im Leben. Ich muss Paul Klee suchen. Nein, ich muss vor allem nachdenken. Am besten alles noch einmal überschlafen. Und wo könnte ich das besser als hier in diesem Körbchen, das so sympathisch warm ist? Das Leben doch wunderbar. Besonders hier auf der Insel und wenn schon am Morgen die Sonne scheint. Und nicht zuletzt, wenn einem die Arbeit zügig von der Hand geht. Also weiter jetzt. Wo sind denn meine Katzen? Ah ja, da. Unten in der Wohnung der Pensionsgäste. Eine Katze im Körbchen. Aber das ist nicht Paul Klee. Das ist Mieze. Mieze, was machst du denn da? Warum fällt nur niemandem ein anderer Name für mich ein als Mieze? Bin ich denn so gewöhnlich? Warum nicht mal Claudia oder Kathi oder sowas in der Richtung? Immer nur Mieze. Einfach deprimierend. Und wo ist überhaupt Paul Klee? Am Meer. Wie denn das? Na, er wollte ein neues Leben anfangen. Bei dem Wetter ein neues Leben am Meer? Was denkst du dir nur für einen Unsinn aus? Ich denke mir nichts aus. Ich beschreibe, was ich sehe. Dich sehe ich in Paul Klees Körbchen und ihn habe ich am Meer gesehen. Ziemlich drüber Kerl, das schreibt auf, was er sieht, aber sieht nicht durch. Na ja, bitte, ich kann ja auch wieder meinen Roman schreiben. Das wird ja eh nichts. Konzentriere dich lieber auf unsere Story. Und du, verehrte Mieze, raus aus diesem albernen Katzenkorb. Ich denke nicht daran. Ich will auch ein neues Leben anfangen. Ein neues Leben? Im Körbchen? Du hast sie wohl nicht mehr alle. Was auch du, Mieze? Ein neues Leben? Das ist gar kein so schlechter Gedanke. Wenn du mich fragst, ich finde ihn ziemlich bescheuert. Aber mich fragt ja keiner. Nee, gleich, Tarzan, gleich. Mieze also liegt in Paul Klees Körbchen und beobachtet mit halb geschlossenen Augen aufmerksam die Urlauber. Familie, die einigermaßen fassungslos auf sie herabschaut. Die Mutter, um ihren Sohn über den Verlust des familieneigenen Katers hinwegzutrösten, hockt sich neben sie und beginnt, sie zu streicheln. Oh, das ist schön. Oh, ist das schön. Und schließlich streichelt sie auch der kleine Junge. Wunderbar. Ach, fühle ich mich wohl. Aber das reicht. Lass jetzt diese Leute an den Strand gehen. Ich habe mit Mieze ein ernstes Wörtchen zu reden. Ja, wenn du meinst. Der Vater packt eilig die Strandsachen zusammen. Erleichtert, dass sich die durch Paul Klees Verschwinden etwas desolate, familiäre Situation zu entspannen. Und vergiss nicht, Sie müssen das Fenster einen Spalt offen lassen, damit ich rein kann. Naja, was soll's, irgendwie muss es ja weitergehen. Die Urlauber gehen also an den Strand. Das Fenster lassen sie einen Spalt offen. In dieser verdammten Geschichte steckt überhaupt keine Logik. Mach! Ja, und der Kater Tarzan springt durch dieses Fenster ins Zimmer. Klee Kleines, da bin ich. Paul Klee? Bist du das? Im Gegenteil. Sehr witzig, mein Lieber. So sieht also dein neues Leben aus. Äußerst interessant. Und äußerst langweilig. Rede nicht von Dingen, von denen du nichts verstehst. Ein bemerkenswerter Satz, Verehrteste. Warum, du ausgeflippte Miezekatze, sollte ausgerechnet ich nicht längst schon mit einem solchen Gedanken gespielt haben? Ich, der einsame Jäger, der noch nie eine Menschenhand gestreichelt hat. Ich, der im eisigen Winter zähneklappernd in irgendeinem zugigen Schuppen hockt und das nächste Frühjahr herbeisehnt. Ich habe, weiß Gott, Kater, oft genug davon geträumt, ein behaglicheres, ein wärmeres Stück vom Leben abzubekommen. Aber trotzdem, nie habe ich mich so erniedrigt, darum zu betteln. Nie wäre ich auf den Gedanken gekommen, mir ein solches Glück einfach zu erschleichen. Ich bin beeindruckt. Aber was meinst du damit? Wem gehört dieses Körbchen? Paul Klee. Und ich warte auf ihn. Möglicherweise vergeblich. Ich traf ihn beim Gewitter letzte Nacht am Strand, wo ihn beinahe eine heftige Welle ins Meer gerissen hätte. Du bist schuld. Du hast ihn auf so gefühllose Weise gesagt, dass er kein richtiger Kater ist. Und was machst du? Erst verwirrst du das arme, kastrierte Vieh mit deinen grünen Katzenaugen und kaum ist er verschwunden, legst du dich schnurstracks in sein Körbchen und spekulierst darauf, seinen Platz einzunehmen. Es ist abscheulich, meine Liebe, äußerst abscheulich und verantwortungslos. Du bist sowas von gemein, ein richtiger Ekelbrocken. Solche Beleidigungen, Verehrteste, schüttle ich mir völlig cool aus meinem Fell. Ich habe deinen verzärtelten Freund letzte Nacht aus dem kalten Wasser gezogen. Bloß, das zählt dir ja nicht. Das zählt dir ja nicht in eurer verlogenen Schmusegeschichte. Aber ich spiele nicht mehr mit. Ich mache jetzt den Abgang. Ich klinke mich aus. Nicht doch, Tarzan. Du kannst doch nicht einfach abhauen. Und ob ich das kann? Schreib auf und der Kater Tarzan springt mit vor Wut gleichsam funkensprühenden Fell mit einem mächtigen Satz aus dem Fenster und ward nicht mehr gesehen. Stößt dabei eine große Vase aus blau bemaltem Porzellan um. Oh, mein Kopf. Och je, auch das noch. Ich krieg einen Migräneanfall. Was soll ich nun machen? Keiner versteht mich. Ich will jetzt zu Paul Klee. Hey, warte doch mal, nicht so schnell. Oh, mein Kopf. Ja, wo ist denn überhaupt Paul Klee? Immer noch hier! An diesem großen Wasser! Das passiert einem immer wieder beim Aufschreiben von Geschichten, dass man den Handlungsstrang, also das, was einer der handelnden Personen... Katzen! Ja gut, in diesem Fall, also was einer der handelnden Katzen passiert, sozusagen im Eifer des Gefechtes völlig aus den Augen verliert. Tja, dann bleibt nichts weiter übrig, als alles nochmal neu zu durchdenken. Was zumeist heißt, die zuletzt beschriebenen Seiten zu zerknüllen... Das ist nicht nötig. Lass alles, wie es ist. Denn ich gehe jetzt los. Ans Meer. Zu Paul Klee. Ich werde ihm sagen, dass ich mit ihm zusammenleben will, auch wenn wir keinen gemeinsamen Wurf neuer Katzenkinder in die Welt setzen. Ja gut, okay, das klingt ein bisschen pathetisch, aber ich schreib's auf. Mieze also läuft jetzt ans Meer. Und ich koche mir inzwischen einen Kaffee. Und dann versuche ich mal Ordnung in die Geschehnisse zu bringen. Fischer Soika brütet gerade über den schwer verständlichen Briefen, die er vom Finanzamt bekommen hat. Unsere Urlauberfamilie liegt in der Sonne und bekommt infolge des Ozonlochs, das sich in diesem Sommer auch über dem hiesigen nördlichen Landstrich ausgebreitet hat, die gefürchtete Mallorca-Akne. Also diese kleinen, roten Pusteln. Und ich trinke erstmal in Ruhe meinen Kaffee. Was ist denn jetzt schon wieder? Er ist nicht mehr da. Paul Klee ist nicht mehr da. Ich bin den ganzen Strand abgelaufen. Keine Spur von Paul Klee. Oh, verdammter Mist, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber du bist doch der Dichter. Ja, aber warum bin ich denn nicht Gärtner geworden oder Förster oder wenigstens Friseur? Warum ausgerechnet den Dichter? Wohin ist denn jetzt nur der Kater Paul Klee gelaufen? Und vor allem, warum? Das Schwierige beim Aufschreiben von Geschichten ist eben, dass jegliches Tun seinen Grund haben muss. Und dahinter zu kommen, warum einer was tut, das ist im Leben ja schon schwierig genug. Noch mehr aber beim Schreiben. Ich glaube, ich brauche jetzt ein Glas Rotwein. Irgendwo im Schrank muss doch noch eine angebrochene Flasche stehen. Ah, ja. Ja, da. Ja. Oh, das tut gut. Ach nee, also beim Schreiben ist es manchmal doch einfacher als im Leben. Man kann sich diesen oder jenen Grund dafür ausdenken, warum etwas passiert. Noch ein Glas Wein. Ach, und die Sache flutscht wieder. Ich habe einen Entschluss gefasst, nach reichlicher Überlegung und nachdem ich noch einige von diesen leckeren Fischen ohne Dose drumherum gefressen habe. Ich bin nicht auf der Welt, um in einem Körbchen zu leben. Auch wenn ich meine Menschen mehr liebe, als ich sagen kann. Noch mehr aber liebe ich Mieze. Ich will mit ihr leben, ob ich nun kariert bin oder nicht. Wo bist du jetzt, Paul Klee? Auf dem Weg zu meiner Liebsten. Ja, aber sie ist gerade auf dem Weg zu dir. Umso besser. So müssen wir uns in der Mitte unseres Weges treffen. Ah, was ist das? Wer liegt da? Nur ich. Geh weiter. Du blutest ja. Jeder ist mal dran. Mit mir geht's zu Ende. Hau schon ab und lass mich in Ruhe verrecken. Was ist das? Eine Fuchsfalle, in die ich geraten bin. Geh wenigstens zur Seite, dass ich diese verdammte Sonne noch mal sehen kann, die den Himmel rot färbt. Warte, ich helfe dir. Mir kann keiner mehr helfen. Und so einer wie du schon gar nicht. Für Beleidigungen ist jetzt nicht die rechte Zeit. Was hältst du davon, wenn ich versuche, mit meinen Vorderpfoten zwischen dieses Ding zu kommen und es nach oben zu hebeln? Eine ganze Menge. Außer, dass ich nicht glaube, dass du es schaffst. Also lieber die Hinterpfoten? Vorderpfoten, wenn schon. Also, Achtung! Entspann dich. Mach dich nicht so steif. Achtung! Nochmal! Lass mal, das haut nicht hin. Doch, hilf mit. Drück auch dagegen. Ja, so. Und jetzt ich. Und jetzt du. Und jetzt wir beide. Hau ruck. Hau ruck. Hau ruck. Hau ruck. Geschafft. Du blutest ja auch. Ist nur eine kleine Schramme. Aber deine linke Vorderpfote sieht schlimm aus. Ja, lässt sich aber noch bewegen. Da. Oh, oh, oh. Du musst zum Tierarzt. Ach, was? Setz dich neben mich. Wir lecken unsere Wunden selbst gründlich sauber. Den Rest erledigt die Natur. Katzen sind zäh. Ja, besonders du, Tarzan. Ja, du bist auch ein zäher kleiner Bursche, Paul Klee. Du hast gehandelt wie ein richtiger Kater. Sagtest du, richtiger Kater? Ja, muss wohl sowas in der Art gewesen sein. Wenn das Mieze gehört hätte. Lass die aus dem Spiel. Ich will von dieser Katzendame, die überall untergraucht, wo ein warmes Plätzchen lockt, nichts mehr hören. Au, au! Ah. Die hatte sich, kaum dass du verschwunden warst, selbst in deinem Körbchen gemütlich gemacht. Und es sah ganz so aus, als ob sie nicht ungern auch ohne dich dageblieben wäre. Ich weiß, Tarzan, dass auch du Mieze liebst. Und du hast die älteren Rechte, auch aufgrund eurer vier... Na? Nein, warte. 5 Würfe gemeinsamer Katzenkinder. Aber deine durchaus begründete Eifersucht sollte dich nicht dazu verführen, die Unwahrheit zu sagen. Mal abgesehen von den 5 Würfen. Na warte, waren es nicht 6? Und der Eifersucht, die ich auch zugebe, es ist die nackte Wahrheit, die ich sage. Frag den Dichter. Ist es die Wahrheit? Wahrheit, Wahrheit. Ja, was ist denn schon Wahrheit? Es ist denkbar, es passiert. Ist es aber deshalb schon die Wahrheit? Sülz nicht rum! Mieze soll die Wahrheit sagen. Wo ist Mieze? Hey, Dichter, schaff die Mieze an. Mach reinen Tisch. Bring die Geschichte zu Ende. Eine Schreibkrise. Mich erfasst eine tiefe Schreibkrise. Es hat etwas überaus Gewaltsames, eine Geschichte zu Ende zu bringen. Ist doch ein solches Ende immer nur eine einzige Möglichkeit des Geschehens. Oh, ich hasse dieses unvermeidliche Festlegen auf nur einen Ausgang der Geschichten. Es verursacht mir geradezu körperliches Unbehagen. Es ist sogar schon vorgekommen, dass ich kurz vorm Fertigwerden regelrecht kotzen musste. Menschenskind, das ist ja nun wirklich unappetitlich. Und außerdem, da kommt sie. Hi, Mieze. Paul Klee, du lebst? Ich bin so froh. Wie geht es dir? Mein Liebster. Kannst du deine Leidenschaft in meinem Beisein nicht eine Spur zurückhaltender formulieren? Um Gottes Willen, Tarzan, was ist mit dir passiert? Soll ich das jetzt alles nochmal erzählen? Es hält doch bloß auf. Na, lass mal, ich mach das schon. Also. Tarzan erzählt Mieze, wie ihn Paul Klee gerettet hat. Du bist ein Held, Paul Klee. Und Paul Klee erzählt Mieze, dass er beschlossen hat, mit ihr zu leben. Das ist ja wunderbar. Mein Liebster. Und natürlich bleibt nicht unerwähnt, dass ein gewisser Verdacht gegen Mieze besteht. Ihr Verhalten in Paul Klees Körbchen betreffen. Das ist nicht wahr. Ich habe in diesem Körbchen nur gelegen, sozusagen Probe gelegen, weil auch ich mein weiteres Leben mit dir verbringen will, Paul Klee. In deinem Körbchen ist doch gut und gerne Platz für zwei, oder? Nein, Mieze. Das Körbchen kommt für mich nicht mehr in Frage. Lass uns hier auf der Insel leben. In Soikas Scheune. Meinst du wirklich? In der Stadt ist es doch sicher interessanter. Ich war noch nie in einer richtigen Stadt. Wozu braucht ihr das alles? Ein Körbchen, die Stadt. Warum wollt ihr nicht freie Katzen sein wie ich? Das ist zwar ziemlich anstrengend. Da gibt's kein Körbchen und nicht mal ein bisschen Milch neben die Scheune gestellt. Dafür aber die totale Unabhängigkeit. Die totale Unabhängigkeit. Das ist wunderbar, Tarzan. Das ist großartig. Ja, Tatsache. Das ist eine durchaus starke Vision, ein Stückchen Utopie, ein Menschheitstraum. Bloß, dass das hier eine Katzengeschichte ist. Und unter uns gesprochen, braucht nicht jede Katze ein warmes Plätzchen, ein paar Streicheleinheiten und alle diese Dinge? Ja, das verwirrt mich aber jetzt aus deinem Munde, möchte ich mal sagen. Schnauze. Was? Es heißt aus deiner Schnauze. Und Menschenskind, ich überlege ja nur, wenn die beiden wirklich losziehen würden in die totale Unabhängigkeit, was ist dann eigentlich mit dem Körbchen? Ja, aber du willst doch nicht sagen, Tarzan, dass du mit dem Gedanken spielst, dich in dieses Körbchen zu legen. Ja, ich weiß, ich bin zu schmutzig, Zotteln im Fell, rieche nicht gut. Was reden die da? Nichts, mein Kleiner. Nichts Wichtiges jedenfalls. Wir brauchen lediglich ein Ende für unsere Geschichte. Und, das hat der Dichter selbst gesagt, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, wie eine Geschichte zu Ende geht. Ob nun in einem Roman oder in einer Katzengeschichte. Genau. Also, Dichter, schreib jetzt irgendeinen Schlusssatz. Und wir Katzen bringen es dann schon selbst zu Ende. Die Sonne geht unter. Die kleinen Wolken am Himmel bekommen erst einen hellroten und dann einen dunkelroten Rand. Die Möwen fliegen über den Strand hinweg. Weit hinaus. Die Urlauber packen ihre Badesachen ein und gehen zurück in ihre Quartiere. Am Strand liegen einige Cola-Büchsen, ein paar Plastebeutel und zwei vergessene Buddelschippen. Und drei Katzen sitzen da. Sie sitzen da mit nach Katzenart untergeschlagenen Vorderpfoten und sehen der untergehenden Sonne zu. Vielleicht wird Paul Klee doch mit seinem Menschen nach Hause fahren. Vielleicht wird Mietze mit ihm gehen. Vielleicht wird Paul Klee mit ihr in Seukers Scheune leben. Vielleicht wird Tarzan sie überreden, ihn in das abenteuerliche Leben der wild streunenden Katzen zu folgen. Vielleicht findet gerade Tarzan, trotz aller Zotteln im Fell, ein warmes Plätzchen. All das kann geschehen. In diesem wunderbaren, einmaligen Moment gibt es all diese Möglichkeiten. Paul Klee, Mietze und Tarzan sitzen nebeneinander, Fell an Fell, und wärmen sich gegenseitig und denken nach. Und das ist ja wohl nicht das Dümmste, was man in diesem Leben machen kann. Mietze, Tarzan und Paul Klee. Kinderhörspiel von Gabriele Bigott. Es spielten Dichter Wolfgang Michael, Mietze Katrin Knappe, Tarzan Udo Korschwald, Paul Klee Harald Pieler von Pilchau. Musik Wolfram Bodak, Dramaturgie Christina Schumann, Regieassistenz Katrin Martin, Schnitt Christiane Neumann, Ton Brunhild Thomas, Regie Werner Buß. Produktion Deutschlandradio Berlin 1996. Und am nächsten Kakadu-Hörspieltag machen wir uns mit euch auf Schatzsuche in einem alten Schloss.